Deutschlandfunk Kultur. Nachrichten. Die Nachrichten. Die Deutsche Bahn will den Fernverkehr in Norddeutschland heute schrittweise wieder aufnehmen. Wie das Unternehmen mitteilte, ist bundesweit noch den ganzen Tag über mit Einschränkungen und Zugausfällen zu rechnen. Die Bahn hatte den Fernverkehr wegen des Wintersturms Elli im Norden eingestellt. Vielerorts ist auch der Regional- und Nahverkehr betroffen, ebenso wie die Flughäfen in Hamburg und Hannover. In Norddeutschland, aber auch in anderen Regionen, führen Neuschnee und Glätte weiter zu Unfällen und Einschränkungen. Fachpolitiker von CDU und SPD haben sich für höhere Steuern auf Alkohol in Deutschland ausgesprochen. Der gesundheitspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Pantazis, sagte der Rheinischen Post, internationale Erfahrungen zeigten, dass eine maßvolle Erhöhung der Alkoholpreise den riskanten Konsum senke. Aus gesundheitsökonomischer Perspektive sei die derzeitige Alkoholbesteuerung in Deutschland nicht mehr zeitgemäß. Die gesundheitspolitische Sprecherin der Unionsfraktion, die CDU-Politikerin Borchert, sagte, der Fokus sollte auf hochprozentigem Alkohol liegen. Dort sei das Risiko für Abhängigkeit, schwere Erkrankungen und die langfristigen Belastungen des Gesundheitssystems besonders hoch. 32 afghanische Staatsangehörige sind aus Pakistan nach Deutschland ausgeflogen worden. Das teilte das Innenministerium mit. Die Aufnahme erfolgte über ein Programm des Bundes, das die Regierung eigentlich gestoppt hatte. Dass trotzdem einige der Betroffenen und ihre Angehörigen Visa erhalten, liegt daran, dass in Deutschland Klagen angestrengt wurden, um ihre Einreise durchzusetzen. Unterstützt werden die Afghanen dabei teils von der Organisation Kabul Luftbrücke. Viele harren seit Monaten oder gar Jahren in Pakistan aus und warten auf ihre Ausreise nach Deutschland. Sie haben Angst vor Repressionen der Taliban in ihrer Heimat. Es handelt sich um Menschen, die während des deutschen Afghanistan-Einsatzes für die Bundeswehr oder andere deutsche Stellen gearbeitet haben, sogenannte Ortskräfte, und um Afghanen, die sich in ihrer Heimat für die Demokratie eingesetzt haben. Bei einem Treffen im Weißen Haus mit Führungskräften der US-Ölindustrie hat Präsident Trump Investitionen in Venezuela verlangt. Als Vorgabe nannte er mindestens 100 Milliarden Dollar. Künftige Geschäfte würden direkt mit der Regierung in Washington vereinbart, nicht mit der in Caracas. Im Gegenzug stellte Trump den US-Ölkonzernen umfassende Sicherheitsgarantien in Venezuela in Aussicht. Der Chef von ExxonMobil, Woods, erklärte, unter den gegenwärtigen Umständen sei es unmöglich, in Venezuela zu investieren. Bundesumweltminister Schneider mahnte angesichts neuer Konflikte um fossile Energien zum Umdenken. Man lebe in Zeiten, in denen Großmächte, wie nun leider auch die USA, Machtpolitik mit Öl und Gas betrieben, sagte der SPD-Politiker der Rheinischen Post. Wer es schaffe, weniger Öl und Gas zu verbrauchen und wichtige Rohstoffe zu recyceln, statt zu importieren, der stehe besser da. Großbritannien, Frankreich und Deutschland haben die iranische Führung aufgefordert, auf Gewalt gegen die wachsende Protestbewegung im Land zu verzichten. In einer gemeinsamen Erklärung verurteilen Premierminister Starmer, Präsident Macron und Bundeskanzler Merz außerdem die Tötung von Demonstranten und das Vorgehen iranischer Spezialeinheiten. Der in London ansässige Exilfernsehsender Iran International berichtet unter Berufung auf einen Augenzeugen von anhaltenden Demonstrationen in der Stadt Rafsanjan im Süden des Iran. Auch die Nachrichtenagentur AFP meldet neue Protestkundgebungen. Weil alle Internetzugänge im Land abgeschaltet sind, dringen nur spärliche Informationen aus dem Iran nach außen. Abschließend das Wetter. Noch gilt eine Warnung des Deutschen Wetterdienstes für Teile Norddeutschlands. Für die Küsten gelten Sturmwarnungen. In der Nacht im Norden wechselnd bewölkt, nur ganz vereinzelt Schneeschauer. Im äußersten Südosten stark bewölkt, meist trocken. Ansonsten viele Wolken und oft schauerartige Niederschläge. Allmählich bis in tiefe Lagen wieder in Schnee übergehend. +3 bis -9 Grad. Am Tag an den Küsten einzelne Schneeschauer. In der Mitte Schneefall, langsam nach Süden verlagernd, örtlich mit Regen vermischt. Temperaturen +4 bis -7 Grad. Die weiteren Aussichten: am Sonntag bewölkt, im Nordosten und Westen auch sonnig.